So, da sind wir wieder nach einer kleinen Pause, wo sich alle mit Kaffee verstärkt und besorgt und alles Mögliche gemacht haben. Und ich möchte an dieser Stelle noch eine kleine Gedenksekunde für Peppers Gehör hier reinlegen, das gerade brutal von Etienne ermordet wurde. Mit der gedacht hat, probier mal einfach mal das Megafon aus, was hier liegt, und halten es direkt in die Mikros. Und dann hat er es nicht mehr ausgekriegt und es wurde immer lauter. Ihr kennt das vielleicht. Ein bisschen Tinnitus für alle. Ja. Ah, es tut mir auch leid, Pepper, dass ich Eddie hierher geholt habe. Also der Pepper nickt, der hört zwar nichts, aber er weiß, wir reden einfach. Ja, gut. Auch unwichtig. Gehör wird überbewertet. Also, wo waren wir stehen geblieben? Bei Nintendo. Nintendo haben wir aufgehört. Ja. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt in Ruhe mal die wichtigsten Spiele der Third-Party-Hersteller übrig, weil es gibt ja noch was anderes außer Nintendo, Sony und Microsoft. Ich würde gerne anfangen mit dem wahrscheinlich größten Titel von Ubisoft, der dieses Jahr noch kommt, Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 1 hat sich, ob es jetzt inhaltlich ein gutes Spiel war oder nicht, trotzdem 8 Millionen Mal verkauft auf allen Plattformen, was ja schon eine ziemlich satte Zahl ist. Ich will jetzt nicht dieses J-Wort dann benutzen. Häufiger hat sich nur noch Jade Raymond verkauft. Jetzt hat er es benutzt. Was? Ich hab sogar extra überlegt, wie man das einigermaßen locker noch formulieren kann, dass ich keinen Ärger kriege. Was denn die sah aber auch gut aus auf den Game Awards, ja, oder? Jade Raymond ist einfach die schönste Frau, die es in der Gaming-Branche gibt. Aber ob das jetzt unbedingt irgendwas über ein Spiel aussagt, weiß ich ja auch nicht. Obwohl sie in der Gaming-Branche ist und so weiter. das stimmt, obwohl ist eigentlich eher das Wort, auf das es hier ankommt. Aber gut, in Richtung Assassin's Creed 2 dann zurückzugehen, es wurde dann präsentiert erstmal auf der PS3, aber es wird kommen auf PS3, Xbox und dem PC im November 2009. Und verglichen mit dem ersten Teil, der erste war ja Templer, Ritter und so weiter, oder ich habe es leider nicht allzu ausführlich gespielt, also. Ja, so nicht. Ja, ich hab's auch gespielt. Ja, aber das Setting war auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, um was ging's denn jetzt nochmal genau, um welche zeitgeschichtliche Ecke ging's denn in Assassin's Creed 1? Ich weiß es jetzt auch spontan nicht. Ich weiß nur, im zweiten geht's unter anderem um Leonardo DiCaprio, Da Vinci, was ich toll finde, weil da bietet sich gleich wieder so eine nette Möglichkeit, um Geschichte mit Spiel zu vermixen, genau, und so ein bisschen die Fantasie spielen zu lassen. Auf jeden Fall ist es jetzt eben eine andere Zeitperiode verglichen mit dem ersten Teil. Es spielt jetzt in der Renaissance, in Venedig, glaube ich sogar, und eben Leonardo da Vinci, der quasi dir als Altair, als super Assassin, Mörder, Spion, dir Gadgets baut, womit du dann in der Gegend rumfliegen kannst. Ja, also dieses Bekannte aus Hudson Hawk auch, dieses bekannte Flugdingens. Da gibt es ja schon Bilder, wo man mit rumfliegen kann, bin ich mal gespannt. Genau. Es hat für mich so ein Gefühl gehabt, das nochmal irgendwie in die James-Bond-Ecke zu drängen mit Leonardo, jetzt sage ich auch DiCaprio, aber Leonardo als Q quasi, der dir deinen neuen Schuh bastelt, mit dem du laufen kannst oder irgendwie sowas. Also, es hat schon was von Q, glaube ich. Wird es haben, ja. Ich komme da nicht hoch. Ja, warte, ich baue dir was. Also ein Schuh, mit dem man laufen kann, ist aber ein bisschen abgefahren. Ja, aber für die Renaissance? Ja, stimmt. Ein Schuh mit Schnürsenkeln? Wow! Ja, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir sind immer noch bei Assassin's Creed 2. Aber Assassin's Creed 2, auf jeden Fall das neue Setting eingebaut. Bleibt die Frage dann, mich guckt ein komischer Mann an aus dem Fenster. Wir sind hier ein bisschen gerade auf dem Präsentierteller und alle gucken durchs Fenster. Geh doch mal weg jetzt! Ja, ich wünschte, ihr könntet das sehen. Ja, ich wünschte nicht. Auf jeden Fall Assassin's Creed 2, wie gesagt, neue Zeitperiode und so weiter, 8 Millionen mal verkauft. Ist natürlich ein großer Titel für Ubisoft, aber ich kann natürlich nicht beurteilen, jetzt, weil ich den ersten Teil nicht wirklich gespielt habe. Für die Menschheit. Haben die Leute auch wirklich jetzt drauf gewartet oder hat sich der erste Teil nur verkauft, weil also, ich sag mal so, Assassin's Creed bietet eigentlich eine Menge Potenzial für Verbesserung. Es klingt jetzt negativer, als es ist, aber tatsächlich hat das Spiel erstmal von der Grafik sowieso, vom Setting eigentlich auch, aber auch von der Idee her durchaus Potenzial. Und wenn die Entwickler sich bei Assassin's Creed 2 die Kritik zu Herzen genommen haben und nicht einfach einen bloßen Aufguss gemacht haben, weil es sich eben gut verkauft hat und sie sich sagen, okay, ey, wir haben 800 Millionen von dem Ding verkauft, also scheiß drauf, wir machen das Gleiche in einem anderen Setting, sondern wenn sie wirklich auch die Kritikpunkte und das Gameplay ein bisschen verbessern, dann könnte das ein richtig geiler Titel werden. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, die Hauptkritik ist eigentlich nur mangelnde Abwechslung. Das ist zumindest alles, was ich negativ negativ sagen kann. Es ist aber leider auch der wichtigste Punkt, der mir das Spielen einfach irgendwann versaut hat, weil ich einfach irgendwann keine Lust mehr hatte, weil es doch sehr repetitiv ist. Eben wirklich so, wie Spiele heute eigentlich nicht mehr sich wiederholen dürfen. Und wenn diese Abwechslung jetzt reinkommt in eine neue Version, dann ist das ein ziemlich gutes Spiel. Also da kann man, glaube ich, auch ohne, dass man jetzt Fan vom ersten ist, kann man das sagen, das wird wahrscheinlich gut, wenn sie die Kritikpunkte, wie Eddie gesagt hat, ausmerzen, wovon man jetzt aber auch ausgehen kann, weil sie wirkt auch alles eher so beim ersten Teil schon, als ob einfach in letzter Minute keine Zeit mehr war, um all das, was sie vielleicht noch hätten machen wollen mit der Welt, auch einzubauen. Da war ja dann auch großer Hype und ein Spiel muss dann ja auch rauskommen, um den Hype zu nutzen, hat sich auch gelohnt. Und deswegen glaube ich, der zweite Teil wird definitiv eine Ecke besser und abwechslungsreicher und darauf kommt es, glaube ich, an. Ich glaube, da sollten wir auch darauf hoffen, dass sie jetzt das Ding nicht irgendwie den Karren vor den, mir fällt das Sprichwort Dreck nicht mal ein, fahren? Den Karren vor den Dreck, den Karren vor den Dreck fahren. Und parken. Ich bin Ausländer, ich weiß nichts. Ja. Auf jeden Fall, das Ding kommt 17. November 2009. Wir werden spätestens dann wissen, ob sowas taugt oder nicht. Mich persönlich als alten Adventure-Narr und Day of the Tentacle und sonst Befürworter hat mich sehr gefreut, dass wir endlich mal wieder was von Monkey Island gehört haben dieses Jahr. Mit gleich zwei Ankündigungen. Einerseits, es kommt für Xbox Live Arcade ein Remake von Monkey Island 1 und andererseits kommt nochmal ein neues Monkey Island von Telltale, die 97 Mac-Spiele gemacht haben, als Episodic Content. Also, oh, das ist fantastisch. Das habe ich tatsächlich, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich wusste, dass das Remake kommt und habe das begeistert auch aufgenommen, aber wirklich? Es kommt Also, Telltale? Geil. Von Telltale und es kommt schon am 7.7.2009. Also quasi, du wirst es für PC und Nintendo Wii als Download-Content haben, als Episoden jeweils, die, denke ich mal, wenn es wie bei Sam & Max ist, dass du dort so 2, 2,5, 3 Stunden was zu spielen hast, so 4, 5 Episoden, die du dann zu einem kompletten Spiel zusammenbauen kannst, aber die werden dann nach und nach veröffentlicht und so wird es dann quasi Tales of Monkey Island heißen. Die haben, soweit ich gehört, dann auch teilweise dann Sprecher geholt, die schon bei den alten Monkey Island Teilen dabei waren, um da nochmal was zu machen und das ist natürlich eine Geschichte, vor allem weil Sam & Max ja schon eine recht gute Neuauflage gewesen ist von Telltale, auf die ich mich wieder dann freue auf jeden Fall. Ja, jetzt gerade, wo du auch sagst, dass die Jungs das machen und Episoden-Content und das ist ja einfach fantastisch, weil ich finde, man hat letztendlich hat man durch diesen Episoden-Content mehr vom Spiel, als wenn es eben rauskommt, man spielt es in einer Woche durch und das macht schon Sinn, das so künstlich in die Länge zu ziehen ein bisschen, indem man einfach auch mal warten muss. Und man kann eben mehr einzelne Geschichten erzählen. Also ich bin total begeistert, ich höre das zum ersten Mal und freue mich jetzt schon drauf, das dann zu spielen. Ich fand die Sam Max-Teile von Telltale, die waren jetzt nicht immer das Beste so, aber die gingen alle im oberen Drittel so. Genau, also, genau. Das ist auch das Interessante, dass man nicht genau weiß, ist jetzt der neue Teil, ist der jetzt richtig gut oder ist der schlechter als die letzte Episode? Das fand ich auch spannend. Also allein, dass das Thema von den Sam Max-Folgen bestimmt ja auch immer, wie lustig es werden kann oder wie viele gute Gags man reinpacken kann. Und ich glaube, Monkey Island bietet da ja auch eine Menge. Wollte ich gerade sagen, Monkey Island bietet eigentlich noch viel mehr als Sam & Max. Stimmt. Die Möglichkeit, also das Monkey Island-Universum ist meiner Meinung nach viel besser für so einen Episodentitel geeignet als Sam Max. Sam Max auch super geil, aber war für mich auch eine recht abgeschlossene Sache. Also es war jetzt nicht das Universum, in dem du gerne abgetaucht hast, sondern es waren die Charaktere, es war schon alles cool. Aber bei Monkey Island ist es wirklich so die ganzen Inseln, die ganzen Verstrickungen untereinander und so. Da ist eine Menge Potenzial, um verschiedene Geschichten zu erzählen, wie der Simon es auch gerade gesagt hat, die auch durchaus mal unabhängig sein können, mal Spin-Offs irgendwie sein können. Allein wo du dich einfach mal um einen ganz anderen Charakter aus der Welt kümmerst, Stan oder weiß ich nicht was. Ja, allein Stan. Murray, ich will eine Stan-Episode. Oder ja, ich will eine Murray-Episode. Oder weiß ich, jeder hat so seinen Favoriten. Dreiköpfigen Affen, bitte. Ne? Ja, also es gibt genug Potenzial. Kann man nur hoffen, dass sie auch dann dem Spirit treu bleiben. Aber was man so sieht von den Trailern und vor allen Dingen von den Sprachausgaben, war ich sehr positiv überrascht, weil da kann natürlich so ein Spiel wie Monkey Island extrem punkten oder eben auch extrem abschmieren. Aber zum Beispiel die Stimmen von Guybrush und so, die haben mir sehr gut gefallen und ich glaube, dass das richtig gut werden könnte. Also ich freue mich da auch sehr drauf. Telltale hat auch wirklich eine gute, also auch bei Sam Max, wahnsinnig gute Stimmen genommen. Gut, das sind die Bekannten, die man schon kennt von Sam Max, aber die haben das auch gut umgesetzt und auch die Nebencharaktere sind gut gesprochen. Also im Englischen kann man sich da echt nicht beschweren. Eine Sache, die mir gerade einfällt, weil ich ja dann doch die Sam Max-Teile sehr gespielt habe, Was da auffällt durch diesen Episoden-Content, ist es so, bei Sam und Max, du bist in deinem Büro und egal in welcher Episode, du hast nahezu immer dieselben Charaktere um dich herum. Das heißt, ja, du hast halt den Shop-Besitzer, du hast dann irgendwie den und den und den. Und die kommen aber auch immer wieder vor in jeder neuen Episode. Also einfach um, naja, auch natürlich, dass man was nicht rendert und entwickelt, was dann irgendwie nur für einen Gag benutzt wird und nach 3 Minuten dann nicht mehr gesehen wird und jemand saß dann einen Monat dran. Und das ist ein bisschen die Angst, die ich habe, wenn man Monkey Island auf genau die Art, Sam und Max ist da halt viel kleiner, wie du ja gerade auch gesagt hast, wenn man das dann auf dieselbe Art umwandeln würde, würde es bedeuten, dass man immer wieder bei Monkey Island an denselben Location startet, nur mit einem anderen Story-Hintergrund. Also einfach um auch das Geld, was investiert wird, so ein bisschen auszureizen. Ja, und da habe ich ein bisschen Angst vor. Natürlich, die könnten natürlich dann den Kniff machen, dass jetzt, was weiß ich, die Monkey Island oder hier Guybrush auf Monkey Island seine Detektivagentur öffnet und damit irgendwie jedes... Exakt, sowas in der Art. Ne, oder die Schatzsuche, weißt du, die T-Shirt-Schatzsuche. Einmal suchst du das, dann suchst du beim nächsten Mal was anderes. Nur irgendwie sowas. Idee. Also je nachdem, wie sie es umsetzen, zum Glück, wir sehen es ja relativ bald. Wie schon gesagt, es macht natürlich Telltale, wenn Telltale das jetzt macht, wir wissen, dass sie auf jeden Fall, wenn sie irgendwas machen, es nicht komplett in den Arsch reiten werden. Ne? Also es wird nicht schlecht werden auf jeden Fall. Und das Monkey Island-Universum, das ist Monkey Island-Universum auf jeden Fall. Pepper lacht gerade über in den Arsch reiten. Ich glaube, er hat sich bildlich vorgestellt. Ein Arsch! Ich muss da mal mit meinem Proktologen reden. Das war übrigens Inspiration für Police Academy damals. Ja, die berühmte Szene. Wo bin ich stehen geblieben? Auf jeden Fall Telltale, vor allem, weil das Monkey Island-Universum eben greifbarer ist als die Sam & Max-Geschichte. Weil Sam & Max ist natürlich zwei Comicfiguren, wo alles passieren kann. Ne? Und da kann die Geschichte eben nur mal hingehen, dass du in den Präsidentenwahlkampf ziehst gegen einen Riesen-Lincoln und was sie auch immer dort ausdenken. Bei Monkey Island ist es natürlich ähnlich abgedreht, aber du hast irgendwie noch das Gefühl, da ist eine Welt, wo du dich dann richtig durchbewegen kannst. Und das ist geil, ob du dann mit Gouverneur Marley da irgendwas machst oder mit LeChuck und der taucht mal wieder auf. Also ich fände es auch richtig gut, wenn man eine fortführende Story machen würde. Also nicht wie bei Sam Max einzelne Episoden mit einzelnen Fällen, sondern wirklich eine durchgängige Story. Stell dir vor, du kommst halt, weißt du, in Teil 1 kommst du dann irgendwann, also in Episode 1 dann auf Insel X und dann startet es ab Teil 2 dann eben da weiter und so. Und dann ist die ganze Insel ist dann eben Episode 2 und so geht es dann die ganze Zeit weiter. Ich fände das auch super. Mhm. Also ruhig mal ein bisschen mehr Mut dann auch zeigen. Also hoffen wir das Beste. Erste Episode, wie gesagt, 7.7.2009 für Nintendo Wii als Download und auf dem PC. Okay, aber nochmal ganz kurz über das Remake. Da wollte ich jetzt gerade hin. Also Remake, ob ihr es jetzt gesehen habt oder nicht, Remake, was sie gemacht haben, den normalen ersten Teil von Monkey Island genommen, die Grafik aufgeplustert und mit Sprachausgabe versehen, anscheinend, damit sie es jetzt eben nochmal wirklich veröffentlichen können für Geld bei Xbox Live Arcade und damit sich die Leute, die damals das nicht schon gespielt haben, sich nicht total schlecht fühlen, dass sie so eine alte Grafikgrütze in Anführungsstrichen dann vorgesetzt bekommen. Es gibt auch schon viele Diskussionen darüber, ob das jetzt gut ist oder nicht, ob Guybrush eine Scheißfrisur hat oder nicht, was ja schon auch viel sehr zeigt, wie sehr sich die Leute diesen Figuren schon verbunden fühlen und wie viel sie da durch die Pixel von früher reininterpretieren. Ich meine, ich habe mir tatsächlich, gerade wegen dieser Frisurdiskussion, habe ich mir beide Versionen mal angeguckt und bei dem alten pixeligen Guybrush kann man halt einfach schwer sagen, was er jetzt eigentlich für eine Frisur hat, weil es eben wenige Pixel sind. Also ich finde diese Diskussion zu Guybrush, die sind immer auch so ein bisschen übertrieben, weil ich erinnere mich damals, Monkey Island 3 habe ich erstmal einen völligen Schock gekriegt, als ich das gesehen habe und habe gedacht, okay, das ist halt nicht Monkey Island, da kann ich nichts mit anfangen, dann habe ich es gespielt und nach ein paar Stunden habe ich es geliebt, ja. Es ist einfach auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, es ist eigentlich fast schon so ein Running Gag, dass die Guybrush immer auch optisch ein Stück verändern. Also gut, von ersten zum zweiten Teil immer hat er dann einen auf Bart den Cover und ähnliches so, war er schon extrem anders. Er sieht irgendwie immer anders aus. Jeder scheint seinen Guybrush ein bisschen anders zu interpretieren. Mir gefällt persönlich der Guybrush aus Monkey Island 2 am besten mit dem coolen Bärt. Nerdfrage, wie kam es zu dem Namen Guybrush? Der Pepper weiß es bestimmt, weil der ist ein super Nerd. Der grinst auch schon, aber ich weiß es auch. Ich hab's leider schon mal gehört. Aber also es gab irgendwie, das ist eine Endung namens Brush, die wurde irgendwie für Grafikprogramme und das Ding hieß halt Guy.brush sozusagen. Und daraus, aber warum nennen wir nicht einfach so, okay. Das ist eine fantastische Geschichte. Ja, sie war zumindest kurz im Gegensatz zu deinen Geschichten. Also diese Diskussion, ob jetzt die Frisur toll ist, sondern es zeigt einfach, wie sehr Monkey Island für wirklich die ganz alt eingesessenen Gamer, welche Bedeutung es hat. Na, wenn jetzt nur wenig dran verändert wird, ist es ja quasi so, als ob die heilige Kuh geschlachtet wird. Man kann es ein bisschen vergleichen, wie wo der neue Star Trek-Film angelaufen ist, was da die Star Trek-Fans dann abgegangen sind, weil, was weiß ich, irgendwie die Anzeige nicht mehr links, sondern rechts war und solche Kleinigkeiten. Ja, und dann guckst du den Film und Spock küsst Uhura und du denkst dir, okay, es gibt irgendwie ganz Spoiler. Andere Probleme. Was, wieso? Da? Ach komm, Spock küsst Uhura, das hat man doch mittlerweile. Ist doch kein Spoiler. Ja, okay. Aber egal. Alle richtigen Fans haben den eh schon gesehen. Es wird natürlich Diskussionen geben und die Frisur, glaube ich, wäre auch nicht so großer Diskussionsgrund gewesen, wenn die auf dem neuen Cover nicht so prägnant nach oben gegangen wäre, weil in-game sieht es ja ganz normal aus. Man kann es ja interpretieren, wie es ist, je nachdem, welchen Guybrush man eher im Kopf drin hat. Der Dreier sieht ja wirklich sehr anders aus als die du vorher gesehen hast. Nur wenn da auf dem Cover jetzt nicht dieser Punker 90er-Jahre-Schnitt gewesen wäre, da gibt es, glaube ich, auch diese große Diskussion momentan nicht darüber. Ja, aber letztendlich ist das auch wurscht. Man muss auch mal sagen, das Spiel kommt für Xbox Live Arcade raus und wird einfach eine ganz neue Zielgruppe erschließen, also an Leuten, die es noch nie gezockt haben werden. Hoffentlich. Und für denen wird es gar nicht auffallen. Und es trifft eher wieder die Hardcore-Nerds wie wir, die denen so Sachen überhaupt auffallen, wo man sich dann eh fragt, okay, warum lädst du es dir dann überhaupt runter? Aber weil du hast eh alle 10 Versionen mit Text, mit Bildchen, also wo die Symbole, wo der Text in Symbole umgewandelt wurde, mit Sprachausgabe, Deutsch, Englisch, man hat es in allen verfügbaren Varianten gezockt, ja. Und man will es halt auch in der neuesten zocken, aber das Gros der Spieler wird wahrscheinlich zum ersten Mal Monkey Island zocken und das ist eigentlich was cool ist, weil ich bin sehr gespannt darauf, wie Monkey Island, ich weiß, wie alt ist es jetzt, 20 Jahre oder ungefähr, so? Ja. 20 Jahre, nachdem es uns begeistert hat, auf eine ganz neue Generation an Zocker wirken wird. Ob die sagen würden, was ist das? Ich will God of War, ich will schlechtern. Oder ob da irgendwie die Leute sagen, wow, geil, gib mir mehr davon. Es wird richtig interessant. Exakt. Ich habe den Trailer gesehen und ich wohne, muss man dazu sagen, mit Budis Bruder zusammen, der wiederum gar kein Hardcore-Gamer ist, also der spielt, wie du gerade gesagt hast, eher so Brudi. God of War mit Brudi, genau. Oh Gott. Also, wenn er das hören würde, würde er mich jetzt dafür hassen, aber God of War kann er spielen, alles, wo man eben nur ein bisschen rumslashen muss, auch Devil May Cry, aber sowas würde, also ist halt gar nicht sein Ding, also einfach nur, hat er nie probiert. Und ich meinte auch, wenn das kommt, musst du das spielen, weil ich gern mal wissen will, ob die Nostalgie, die wir einfach drinnen haben, die sich nicht ausschalten lässt, dafür sorgt, dass wir sowas toll finden. Oder ob du das jetzt 20 Jahre später zum ersten Mal sehen kannst und sagst, das finde ich saulustig, das gefällt mir. Ich glaube nämlich, dass da sehr viel Nostalgie einfach mit drin ist. Ja, was auf jeden Fall auch interessant ist, ist, es ist ja eigentlich nicht das klassische Konsolen-Sofa-Spiel, sage ich mal, mit Joypad und so. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das wird. Ich persönlich finde es super geil, weil es so ein entspanntes Spiel ist. Du kannst dich einfach auf dein Sofa setzen und so ein bisschen, gut, du kennst die Rätsel meistens schon oder erinnerst dich, wenn du in der Situation bist in etwa, aber es ist so ein ganz entspanntes Spiel, was einen starken Kontrast darstellt zu wahrscheinlich allem anderen, was du gerade sagst. Wenn du gerade Call of Duty 4 oder so gespielt hast und dann auf einmal auf Monkey Island switchst und mit dem Joypad irgendwelche Sachen auf der Pixel-Tapete absuchst oder so, das ist schon eine ganz andere Art des Zockens und da bin ich mal gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall holen und freue mich da auch schon so ein bisschen glaub, vom Sofa aus zu zocken. Mit Sprachausgabe, genau. Ich glaube, wir werden uns alle das einfach mal holen, um mal zu sehen, wie es momentan. Mich freut eben ganz besonders dadurch, dass es LucasArts, obwohl es alle gefordert haben und die quasi über Jahre gar nichts gemacht haben mit den alten. Also, dass Telltale jetzt schon mal Sam & Max machen konnte, war ja schon eine Überraschung überhaupt, dass sie es abgegeben haben. Aber ich meine, die alten LucasArts Adventures, die Leute, die sie noch zu Hause auf Diskette und auf Disc haben, die haben sie ja mittlerweile alle umkopiert aufs Scum vor allem, damit sie es auf ihrem iPhone spielen können, auf ihrem DS oder auf ihrer PSP oder sonst was. Die haben sich natürlich schon bedient damit, aber das ist natürlich nur die Hardcore-Klientel, die das wirklich überall mithaben will. Die normalen Leute, wie ihr schon erwähnt habt, sind natürlich damit nicht in Kontakt gekommen, ne? Obwohl es eigentlich perfekt Sinn machen würde, dass man es überall mitnehmen kann. Und was ich daran wirklich toll finde, also man kann jetzt drüber streiten, ob man sowas braucht, eine HD-Version von einem Pixelspiel oder so, aber was ich wirklich toll finde, ist die Möglichkeit, und das gab es, glaube ich, wirklich auch noch nie, obwohl es so simpel ist, jederzeit per Knopfdruck umzuschalten zwischen der HD-Version und der alten Version. Oh, das wusste ich nicht. Das geht. Und das ist natürlich eine Spielerei. Und andererseits ist es auch so ein Eingeständnis gegenüber den ganzen Hardcore-Nerds, die vielleicht sagen, das sieht blöd aus in HD. Ja, dann spielst du halt wieder im alten Pixeligen. Hauptsache, ihr habt dafür bezahlt nochmal. Aber toll finde ich, stell mir vor, du bist einfach jemand, der mit dieser alten Welt nicht in Kontakt bisher gekommen ist, weil er entweder zu jung ist oder zu spät angefangen hat. Du wirst, egal, da bin ich mir absolut sicher, egal wer das spielt, jeder, sobald er diesen Button gefunden hat, wird bei jedem neuen Bild einfach mal umschalten. Einfach nur mal gucken, wie sah das früher aus oder eben, wie sieht die Neuinterpretation aus. Und das finde ich toll, weil das könnte den Leuten so ein bisschen erklären vielleicht, warum Leute wie wir so nostalgisch sind, warum wir so auf diese Pixelgrafik stehen, weil man da eben noch mehr reininterpretieren kann, weil das noch mehr Charme hat, würde ich jetzt sagen. Und ich glaube, dass man das, wenn man dann selbst mal, weißt du siehst einen HD-Hintergrund, denkst dir, oh, das ist aber schön, ja, aber mal gucken, wie es im Original aussah und denkst vielleicht, ach, das ist eigentlich noch viel schöner, weil ja also eine gewisse Ästhetik auch da drin steckt in diesen Pixeln. Ich glaube, dass viele Leute uns besser verstehen werden. Das ist jetzt natürlich im Promillebereich, die Leute, die das spielen und uns dann verstehen, klar. Aber es ist schön, dass es sowas gibt. Ich glaube, das ist für mich, war das ein Highlight. Also ich freue mich jetzt schon, dahin herzuschalten. Es ist eine sehr coole Idee. Wenn ich mich recht erinnere, gab es das bereits bei Xbox Live Arcade bei dem R-Type Remake, was zuletzt gekommen ist, R-Type Dimensions. Das kann sein, ja. Auch dass Pepper es da nochmal machen konnte, ist natürlich eine andere Geschichte, weil die keine gezeichneten Hintergründe oder richtig sowas Detailverliebtes hatten wie Monkey Island, sondern mehr Sternenhintergrund und normale Pixelgrafik. Aber das ist natürlich eine Sache, wo du dann nochmal die Leute reinziehen kannst, die sagen, ich kaufe mir dieses Spiel jetzt nicht, weil die Grafik neu gemacht haben. Ne? Wir haben ja alle mal irgendwelche Remakes von alten Superklassikern gesehen, die sie ganz schlecht auf 3D-Grafik hochgepackt haben mit schlechten Bildpolygonen, weil die einfach wissen, wir können es sonst nicht verkaufen, wenn es in richtiger 2D-Grafik ist. Da ärgert man sich als alteingesessener Fan. Wenn wir wieder beim Thema Nintendo sind, weil soll das nicht bei Perfect Dark der Umsetzung auch passieren? Soll es auch passieren? Also um kurz das nochmal einzuschieben, Perfect Dark wird auf Xbox Live Arcade kommen als 1080p neue Version. Genau. Ende des Jahres. Und das Moment, war ja, jetzt, also Perfect Dark für N64, die Version damals. Die Version, genau. Die wird quasi remaked auf HD mit 1080p. Dann wird es immerhin nicht ruckeln. Das war damals richtig schlimm. Auf dem N64, sorry. Aber ich habe es geliebt, das Spiel, aber das hat so geruckelt. Konntest du vor allem damals nicht spielen, wenn du das War das Pack ruckeln oder waren es einfach nur 5 Frames pro Sekunde? Ja, es war ein permanentes wenig Fehlen von Frames, ja. Also es war auch später, ich habe es dann versucht, auch im Perfect-Modus zu spielen und da war es dann echt schwer, weil es eben teilweise in den Action-Sequenzen so geruckelt hat, dass man eben gar nicht mehr richtig zielen konnte und dann hat dieser Perfect-Modus gar keinen Sinn mehr gemacht, weil es einfach zu schwer war. Also du hast gegen die Hardware gespielt und nicht gegen die KI so. Also das hat mich echt geärgert. Ich freue mich dann jetzt schon. Ja, es wird auf jeden Fall kommen, da Rare mittlerweile ja eh bei Microsoft gelandet ist und sie ihre alten IPs dort nochmal hochleben lassen. Wir haben es ja auch alle damals gefreut, dass Conker endlich mal neu gekommen ist, wo wir es mal ruckelfrei spielen konnten. Alle landen bei Microsoft. Peter Molyneux wurde ja jetzt auch angekündigt als Europachef für Creative. Europachef der Gugu-Gaga-Ideen, die nie umgesetzt werden. Ja, Moment, aber also wir alle wissen ja mittlerweile, was deine Meinung zu Peter Molyneux ist. Aber, Peter Molyneux. Aber es ist definitiv habe ich lieber jemanden an der Spitze für so einem wichtigen Stelle, der eben gerne spielt, als Leute, die in ihren blöden Business-Anzügen irgendwie rumsitzen, die ganze Zeit von PR und anderem Mist labern und niemals ein Spiel anfassen würden. Und von diesen Leuten gibt es einfach viel zu viele in den wichtigen Positionen der Spielehersteller und Konsolenhersteller. Das weiß ja auch jeder. Das ist einfach klar, die Leute braucht man irgendwo, aber bitte nicht an den kreativen Punkten. Da will ich jemanden wie Molyneux, der auch sagt, okay, Rare, wir haben irgendwie unsere hier von Microsoft die Erstgeborenen verkauft, um euch zu kriegen. Und jetzt liefert ihr einfach nur ideenlosen Mist ab. Also ich glaube, dass solche Sätze fallen werden, wenn sie nicht schon gefallen sind. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also viele Leute haben erwartet, dass bei der E3 noch mehr von Rare vorgestellt wird, weil die haben ja quasi eigentlich nichts mehr im Petto, nachdem die letzten Spiele von denen released wurden. Blastcore wäre mal angebracht. Die Remakes wären schon okay. Blastcore oder irgendwas, was weiß ich, Snake Rattle and Roll fand ich da mal ganz lustig auf dem NES. Das war von Rare? Das war von Rare damals. Das hab ich auch gezockt. Die haben echt nur gute Sachen gemacht. Na, aber auf jeden Fall ist es das, was jetzt erstmal kommen wird. Ende des Jahres, glaube ich, ist es dann eben auf Xbox Live Arcade, war eben ein großer Multiplayer-Shooter auf dem N64, direkt nach dem Vorgänger, der dementsprechend hier nicht erwähnt werden darf, aus rechtlichen Gründen, den wir jetzt hier nicht erwähnen wollen. Hoffen wir mal, dass es dann was wird und dass es nicht einfach da auch nur Nostalgie ist, dass sich die Leute daran erinnern, dass es damals ein guter Multiplayer-Shooter war. Ne? Es ist ja auch dann so, der Vorgänger galt ja lange Zeit als das Nonplusultra an Konsolenshootern. Das war es damals, das war es einfach. Das erste Mal zoomen mit einem Scharfschützengewehr. Okay, MDK gab es zum ersten Mal ein Scharfschützengewehr. MDK, aber bei GoldenEye war das so. Hab ich den Titel jetzt gesagt? Ich bin jetzt still. Auf jeden Fall, Rare, von Rare kommt Perfect Dark. Nächstes Thema. Ja. Okay, ein weiterer Shooter, der vorgestellt wurde, vom Namen her, da wurde noch nichts gezeigt, vom Gameplay und so weiter, aber das fand ich eigentlich ganz interessant. Crysis 2 haben die Yerli-Brüder vorgestellt bei... Hast du den Trailer gesehen? Nee, es gibt den... Es gibt einen, aber das ist halt kein Trailer. So, so Tech-Studio oder was war das? Nein, du siehst halt quasi Crysis als Schriftzug und in dem Schriftzug spiegelt sich so ein bisschen was man als Spielgrafik erkennen könnte. Also, ich meine, die haben halt einfach nur nichts, was mich aber wundert, weil es ist ja schon eine Weile her. Ja, aber die entwickeln ja quasi für jedes kleinste eine neue Engine. Ne? Auf einmal hier, das Spiel haben wir gemacht in der Crysis Engine, jetzt kommt die Crysis Engine 2, dann die dritte, dann die vierte. Aber ja. Crysis für die Konsole könnte tatsächlich einfach als Engine wirklich die wichtigste Engine werden, wenn sie denn oft genutzt wird. Das ist genau das Thema, weswegen ich Crysis, obwohl da noch nichts wirklich gezeigt wurde, jetzt nochmal hier ansprechen wollte, weil Crysis war ja quasi der Shooter für PC, der damals kommen sollte. Das sollte ja quasi dann das, wie damals Wing Commander, das Spiel sein, wegen dem man seinen Computer aufrüstet. Weil es so grafisch toll ist und so Technik nochmal nach vorne bringen will, dass du einfach einen neuen Rechner brauchst, um es zu spielen. Und man braucht ihn und es funktioniert auch nicht immer. Wir können uns ja noch alle genau erinnern, dass sich Budi für abertausende Euro einen dicken, fetten PC hingestellt hat und gesagt hat, oh, Crysis läuft ja so geil bei mir. Er hat es dann mitgebracht in die Redaktion und wir stehen nur alle drumherum, wieso ruckelt das denn so? Ich habe auch, bis heute habe ich Crysis noch auf keinem Rechner ruckelfrei gesehen. Klar gibt es das, aber es ist einfach ein sehr anspruchsvolles Spiel. Wenn du da alles hochdrehst, kriegst du jeden Rechner, glaube ich, zum Stottern. Aber auf jeden Fall war das eben ein Spiel, das komplett eben in die andere Richtung gegangen ist, obwohl in den letzten Jahren die Shooter ja mehr auf Konsole gewandert sind, eben mit dem Halo 3, was 7+ Millionen verkauft hat, mit Call of Duty 4, was sich aber Millionen mal, ich glaube 13, 14 Millionen mal jetzt mittlerweile verkauft hat auf PS3 und Xbox alleine, hingegangen ist, und da war eben Crysis der Shooter, der noch die PC-Fahne hochgehalten hat und die Yerli-Brüder vor allem gesagt haben, wir werden es nur auf PC machen, es wird nie eine Konsolenversion kommen, weil das ist gar nicht möglich. Das ist gar nicht möglich, weil die Richtung ist nicht, in die wir reingehen. Und jetzt Crysis 2 kommt für PC, kommt für PS3, kommt für Xbox 360. Na? Ja, aber die Exklusivtitel sind ja sowieso irgendwie fast am Aussterben. Also es lohnt sich auch nicht mehr. Dann über bei Final Fantasy drüber reden. Es ist einfach Quatsch. Warum sollten die das machen, sich selber einfach so zu beschneiden? Klar, wenn Sony oder Microsoft dir einen dicken, fetten Geldbeutel auf den Tisch legt und sagt, nur für uns, aber dann muss dieser Geldbeutel ja auch wirklich so viel mehr wert sein, als wenn du es auf sämtlichen Plattformen verbreiten kannst. Deshalb stirbt der Exklusivtitel so oder so aus, außer Nintendo-Titel. Genau das ist eben die Entwicklung, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Und die scheint jetzt wohl endgültig überall angekommen zu sein, wenn selbst die Yerli-Brüder es kapiert haben. Na, weil die waren ja wirklich die Letzten, die noch auf dem sinkenden Schiff drauf waren und hochgehalten haben, die Fahne sozusagen der Exklusivität. Es ist wirklich erschreckend, wie wenig exklusive PC-Titel erscheinen. Also der PC ist als Spieleplattform wirklich kurz vorm Tod. Ja. Da reicht jetzt vor allem auch nicht ein oder zwei Exklusivtitel, um das Feuer jetzt wieder anzufachen. Es ist einfach... Die Leute machen es, vielleicht wird auf dem PC auch einfach zu viel kopiert, vielleicht verdient man einfach zu wenig und es lohnt sich nicht, und dann muss man auch verstehen, dass man als Entwickler lieber sagt, nee, ey, möglichst offen. Aber das Problem dabei ist ja, wenn man zum Beispiel was für Xbox und PS3 und PC macht, dasselbe Spiel, kann es ja leicht sein, dass man Einschränkungen einbaut in die PC-Version, damit das Ganze auf allem läuft. Genau. Und das, dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Du. Wenn sie, macht sie das? Nein. Ey, wir sind heute die Sprichwörtermeister. Ja. Sie gehen jetzt langsam aus. Genau so ist es. Wenn du einen Multiplattform-Titel für alle Konsolen herstellst oder für alle Plattformen, die da sind, du musst dich ja auf den kleinsten gemeinsamen Nenner beziehen, was die Technik betrifft. Genau. Du kannst dir ja keine Spezial- oder Extra-Wars dafür rausziehen. Im Besonderen, wenn das auch solche Geschichten wie die Steuerung dann angeht. Ich weiß, was die Leute dann sich alles beschwert haben, Dead Space zum Beispiel, ein Spiel, das sich auf PS3 und Xbox wunderbar steuert mit dem Controller, aber auf dem PC einfach irgendwie halbherzig auf Maus nochmal umgesetzt wurde, und weil es einfach sinnvoll ist, dass es dort auch mit der Maus funktioniert, und schon sind da irgendwelche Hürden, die eigentlich nicht sein müssen, die das Spielerlebnis auf einer Plattform schlechter machen als auf der anderen. Dasselbe Gefühl hatte ich auch bei Halo für den PC. Als das dann umgesetzt wurde, hat man irgendwie gemerkt, okay, das ist ein Spiel, was jetzt primär für den Controller gedacht war und was einfach an Flair und an Feeling, Look and Feel verliert, sobald man es eben auf eine Maus umsetzt. Und um sich da auf Crysis nochmal zu beziehen, als ich Crysis ausprobiert habe, habe ich mich gefreut, dass man da den Xbox-Controller an den PC anstecken kann und das richtig spielen konnte. Und dann kann man viel cooler durch die einzelnen Modi, gell? Genau. Switchen. Und wie sauer mich Budi da angeguckt hat, wo ich gesagt habe, endlich kann ich es auch mal richtig spielen, ne? Mit dem Controller und so weiter. Einfach mit diesem Blick der Verachtung wurde ich dort geschafft. Das ist schon Blasphemie. Aber dafür kann man mit der Maus besser zielen, das muss man auch sagen. Ja, gerade da hat man es echt gesehen, wenn man einen Controller anschließt, da kannst du cooler spielen. Da sitze ich da mit meiner eliten Maus auf meinem super entspiegelten Mausboard und hau dann alle weg mit meinen super Fragging-Skills. PC und du, das wird nichts mehr, oder? Das wird, glaube ich, nicht. Ich schraube die nur zusammen, ich spiele da nicht drauf. Na gut, also Crysis 2 also hat auch überraschend viel drüber gesagt, obwohl das Spiel obwohl gar nicht da so nicht, nicht, aber die Thematik fand ich auf jeden Fall interessant, dafür, dass wir es nochmal erwähnen. Es wird auf jeden Fall auf den drei Konsolen kommen. Ich hoffe mal, dass die Yearly-Brüder besser optimieren können jetzt und dass das Ding nicht auf PS3 und Xbox ruckelt. Die haben nochmal erwähnt, dass sie jetzt die PS3 ausgereizt haben damit, einfach so mal, damit sie nochmal ein Statement setzen mit dem Teil. Ja, das sind immer dieses Säbelrasseln. Was aber halt immer da muss ich wirklich sagen, wenn ich es jemandem zutraue, ja, dann den Yearly-Brüdern. Also ich meine, sie haben es geschafft, den PC auszureizen, obwohl der eigentlich nach oben hin offen ist. Das ist schon eine Leistung. Bleibt die Frage, haben sie das Ding ausgereizt, haben sie einfach nur scheiße programmiert? Ja, ich glaube, sie haben einfach schon, sie sind halt Effekte-Huren, um jetzt mal ein bisschen ausfällig zu werden. Ich meine, klar, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich auch sagen, ja, und ich will, dass irgendwie jedes einzelne Blatt, dass da das Licht durchscheinen kann und so. Das ist schon gut, aber das kriegen die Rechner einfach nicht hin. Also normaler Rechner ist damit überfordert. Es ist schon auf jeden Fall zu Recht. Also man sollte immer seine Ziele relativ hoch setzen. Ja. Und das machen die Yearly-Brüder ja auch. Und die erreichen es teilweise leider bisher nur. Ich hoffe das Beste für Crysis auf PS3 und Xbox. Ich bin sehr gespannt, wie gut die jetzt mit den Plattformen zurechtkommen. Ich glaube, wenn sie es schaffen, und das sieht danach aus, was man bisher bewegt schon sehen konnte von der Engine auf der Konsole, dass das echt funktionieren könnte, und wenn dann da erstmal eine Plattform ist, also jetzt nicht die Konsole, sondern eben die Engine, mit der man alles Mögliche machen kann und die gut aussieht und die flüssig läuft, dann glaube ich, werden die da auch schnell Fuß fassen, weil letztendlich haben sie die Yearlys ja auch auf dem PC sich sehr in den Vordergrund gespielt, aufgrund der Tatsache, dass ihre Engine auch wirklich gut ist. Also das ist eine perfekte Engine, die jetzt nicht jeder benutzt, aber die, wenn man sie kauft, verdammt gut funktioniert. Auf jeden Fall. Gut, dann lass uns bei dem ausführlichen Crysis 2 Trailer, der gezeigt wurde, bleiben und gehen wir zum nächsten Thema. Ja, zum nächsten Thema. Lass uns doch gerade mit Simon spielt wieder an komischen Sachen herum. Nein. Nächstes Thema, ich weiß, der Simon wird sich jetzt freuen. Ich würde gerne mal über Final Fantasy reden. Er schläft langsam ein. Final Fantasy wurde natürlich auch in großer Form wieder auf der E3 vorgestellt. Ich würde mich gerne auf zwei Spiele beziehen. Erstmal Final Fantasy 13 und 14, was später nochmal vorgestellt wurde. Ist das nicht zu viel, selbst für einen Final Fantasy-Fan? Zwei Spiele auf eigene, das geht nun wirklich nicht. Naja, einfach, es ist nur eine Frage. Ich zocke ja auch kein Final Fantasy, aber ja, jetzt, du bist schon aber zum Glück ist Final Fantasy 14 eh scheiße, aber da komme ich noch drauf. Okay. Na dann. Final Fantasy 13, wenn sich die Leute dran erinnern, das wurde ja schon vor zwei E3s quasi vorgestellt und ist jetzt in den letzten Zügen, sagen wir es mal so. Es kommt, wie sie es angekündigt haben, im Frühjahr 2010 in Europa und in den USA. Also toi, toi, toi, dass sich da nicht verspätet. Was jetzt auf der E3 nochmal gezeigt wurde, war ein Trailer von den entsprechenden US- und Xbox-Versionen, die nochmal gemacht wurden. Es kommt für PS3 und Xbox, wie wir mittlerweile alle wissen. Und ich spiele das Spiel mittlerweile ja schon, weil die Demo in Japan rausgekommen ist für die PS3 vor ein paar Monaten. Und dazu wollte ich nochmal was für GameOne.de machen. Also Vor über drei Wochen, glaube ich, eingespielt? Ja, genau, habe ich vor über drei Wochen eingespielt. Dann kam der Blog, dann kam der Podcast. Aber egal, ich will jetzt keine Ausrede. Das wird auf jeden Fall nochmal folgen mit ausführlicher Meinung und so weiter. Aber gib doch mal kurz einen Ersteindruck. Erster Eindruck ist Augenschmelze mal wieder. Augenschmelzerei. Der erste Eindruck ist, also man merkt sehr deutlich, dass das Square ohne Ende Geld reinbuttert, weil die Grafik ist wieder unglaublich. Ne? Auf der PS3 haben sie, wie wenige Spiele es machen, mal wieder richtig annähernd 1080p rausgekitzelt. Das ist wieder ähnlich wie bei Metal Gear, dass du diesen Effekt hast, einfach, dass da eine Grafik ist, die du sonst nicht gesehen hast vorher. Und was die an Aufwand dort reingesteckt haben in die Optik, da sind wieder diese typischen Fantasy-Flugmaschinen und Monster und irgendwelche von Star Wars inspirierten Stormtroopers, die dort rumlaufen. Inhaltlich von der Story habe ich dort nicht viel verstanden, weil mein Japanisch sehr limitiert ist. Ich glaube, Hana heißt Blume. Das war alles. Ich weiß noch nicht, wie man schreibt. Aber im Endeffekt, dieses, was man von Final Fantasy kennt, dieser typische Mix aus... Im Prinzip kannst du uns jetzt sagen, dass es nicht um Blumen geht. Es geht nicht um Blumen. Ja, wenn ich Pech habe, geht es dann komplett um Blumen, wenn es soweit ist. Aber inhaltlich kann ich dazu noch nicht so viel sagen, aber es fühlt sich wie ein Final Fantasy an, ein extrem pompös aufgebautes Final Fantasy. Und auch ein extrem schönes Kampfsystem, was sie dort eingebaut haben. Wie ist das ist ja immer das Wichtigste nach, wie ist das Setting, wie ist das Kampfsystem? Ja, das ist das, was dann das Final Fantasy ausmacht. Es ist eine Geschichte, die beim letzten Final Fantasy dann viele Leute abgenervt hat, dass da quasi so eine Art MMO-Rollenspiel auf der Offline-Konsole quasi gemacht wurde, dass du dort herumläufst und die Leute von alleine kämpfen, als ob du in dem MMO da bist. Das war das, was Final Fantasy 12 ausgemacht hat. Das haben sie bei Final Fantasy 13 wieder komplett umgekippt, weil da wieder Leute dran sind, die zum Beispiel Final Fantasy X entwickelt haben, bei Front Mission 3, ein Strategie-RPG von Squaresoft, was sie damals entwickelt haben, und die haben sich jetzt dran gesetzt und das Kampfsystem gemacht, was so eine Art rundenbasiertes Ding ist, was mit Timing gemacht wird. Also bevor ich da komplett ins Detail gehe, du wirst dann ohne Ende Kombos machen können und alles spektakulär und gut aufgebaut. Wie gesagt, alles im Detail, was den Inhalt betrifft, kommt dann nochmal demnächst auf GameOne.de auf der einen oder anderen Form. Und dieses Spiel wurde jetzt nochmal eben gezeigt in der US-Version mit der englischen Sprachausgabe, die schon mal ganz okay klang. Jeder Dialog, der dort drin ist, soll vertont werden. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die wahrscheinlich jetzt dran sitzen und mit Eifer dran sitzen und einfach alles aufnehmen, dass die hoffentlich bis Mitte 2010 dann fertig sind, bis es soweit ist. Das wäre doch, glaube ich, das erste Mal, dass wirklich alle Texte in einem Final Fantasy Spiel Wäre das erste Mal. Also auf jeden Fall, wenn die selbst die kleinen Texte machen, sowas. Diese kleinen Standardtexte, die dann, wenn die trotzdem vertont werden. Wenn die trotzdem vertont werden, es ist vor allem ein neues System, wenn du dort herumläufst, dass du die Leute nicht mehr per Knopf ansprechen musst, sondern wenn du in der Nähe bist und du deren die Aufmerksamkeit den Typen schenkst, dann reden die mit dir, ne? Dann ist es gleich wieder so eine andere Geschichte, als wenn du bei Shenmue, sagen wir mal, rumläufst, wo die viel vertont hatten. Und dann, have you seen a black car? Where can I find any sailors? Na, und die wiederholen alle immer das Gleiche. Das ist also nochmal eine Stufe, die drüber geht. Ich bin sehr gespannt, wie das dort aussieht. Aber Final Fantasy 13 war einfach nochmal quasi, um es den Leuten präsent zu machen, dass es da ist, dass es kommt. Das große Ding, was dann bei der Sony-Konferenz angekündigt wurde, war, 2010 neben Final Fantasy 13 erscheint Final Fantasy 14. Und das wurde gleich mit dem großen, spektakulären Trailer gezeigt. Ich sehe, Leute gehen hier teilweise schon. Nein, das ist nur Pepper. Final Fantasy 14. Pandemie-Pepper. Was überraschend war, dass es jetzt quasi kommt, weil Final Fantasy 13 ist seit gefühlten 7 Jahren in Entwicklung. Ne? Und wenn ein neues, großes Final Fantasy kommt, es gibt ja 1000 Final Fantasy-Spiele, aber wenn eins kommt, das dann eine richtige Nummer hinten dran hat, 12, 13, 14, ne? Da horcht jetzt selbst der Super-Rollenspieler auf, der alles gespielt hat. Oh, jetzt aufpassen, jetzt kommt was Besonderes. Ne? Oh geil, Final Fantasy 14, jetzt schon, nächstes Jahr, wie kann das sein? Und ich setze mich dorthin und schaue mir den Trailer an. Und ich sehe, oh, das sieht ja wieder so ein bisschen klassischer aus und da hast du wieder die Reitvögel, die Chocobos und so weiter. Und dann beschleicht mich so ein schlechtes Gefühl, dann so, oh nein, das ich glaube nicht, dass sie das machen, nein. Oder? Machen sie das? Und dann erscheint am Ende Final Fantasy 14 online. MMORPG. Ganz genau, die haben wie bei Final Fantasy 11 vorher, quasi was sie damals gemacht haben, um in den MMO-Online-Markt dort einzudringen, die haben ein Multiplayer-Rollenspiel draus gemacht. Also quasi in der Art, wie es die Leute jetzt eben von World of Warcraft ähnlich kennen, war natürlich ein bisschen früher da, aber das haben die damals Final Fantasy 11 genannt. Und da gab es unter den Rollenspiel-Nerds ein bisschen Diskussion eben, warum haben sie es nicht Final Fantasy Online genannt? Jetzt gibt es ein Final Fantasy 11, was ich als Nicht-MMO-Spieler, mit dem kann ich ja nichts anfangen. Ne? Ich kann ja nicht sagen, ich habe alle Final Fantasy Hauptteile durchgespielt. Oder weil, ja, das ist natürlich auch ja, das, nur das, wenige Leute es ist natürlich ein großes Nerd-Luxus-Problem. Und ich will es den Leuten auch nicht allen absprechen, die wirklich Bock auf ein Final Fantasy Online haben, was dann kommen wird. Aber warum haben sie es 14 genannt? Warum heißt es nicht Final Fantasy Online? Ja, damit sie halt, dann können sie ja nicht, dann müssen sie ja Final Fantasy Online 2, Final Fantasy Online 3. Ja, machen sie es doch, aber nicht dann 14, 16, 17 oder so weiter. Aber das ist eine Sache, die mich dann persönlich aufgeregt hat. Sagen wir es mal so. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das hättest du nicht, das so trifft, dass mich das so, ich darf auch mal Nerd sein. Oh Gott, die größte Untertreibung des Tages. Aber wolltest du noch irgendwas sagen? Gibt es noch Final Fantasy 15? Nein, also ich wollte euch jetzt auch nicht komplett abgraben jetzt hier, aber das war irgendwas, was ich auf jeden Fall nochmal erwähnen musste. Nee, aber ist ja auch, es gibt ja, wir spielen ja auch Final Fantasy, aber jetzt halt auch nicht jeden Teil so, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass sich das ärgert. Nein, ich meine das ernst, warum? Naja, gut. Ja, nein, ich werde bestimmt auch wieder viel schlimme Post bekommen. Viel schlimme Post. Aber das wollte ich mal nochmal zum Thema Final Fantasy erwähnt haben. Final Fantasy 14 soll kommen, wie gesagt, 2010. Wahrscheinlich ein bisschen später als Final Fantasy 13, das eben im Frühjahr kommt. Was man vielleicht da noch erwähnen sollte, ist, dass ja ursprünglich das Gerücht gab, was Sony selbst in die Welt gesetzt hat, dass es exklusiv für PlayStation 3 erscheint, was dann aber, glaube ich, direkt am gleichen Tag oder am Tag danach zumindest abgeschwächt wurde von Square, die gesagt haben, also es erscheint auf jeden Fall für PlayStation 3, aber wir halten uns offen, ob es auch noch für andere Plattformen erscheint, also wahrscheinlich kommen nur Xbox 360 und vielleicht noch PC In Frage. Auf dem PC wird es auf jeden Fall schon kommen. Also die Ankündigung war, weil die es auf der Sony-Konferenz gemacht haben, da waren die Sony-Leute auch ganz stolz. Wir präsentieren exklusiv Final Fantasy 14, es kommt auch nur für die PS3, für kein anderes System. Ne? Die wollten natürlich damit nochmal einen Punkt setzen, wie Microsoft letztes Jahr, die quasi allen die Show gestohlen haben, wo die gesagt haben, Final Fantasy 13 übrigens jetzt auch auf Xbox. Ne? Was natürlich als unmöglich vorher galt, dass es gekommen ist. Nur da macht es Sinn, wenn die quasi für einen Tag hier den großen Bagger spielen wollten bei Sony, dann kommt Square nochmal hinterher. Nee, stimmt nicht ganz so. Es kommt vielleicht auch mal für Xbox irgendwas. PC ist jedenfalls schon sicher, soll auch 2010 kommen. Womit wir eigentlich schon fast einen super Brückenschlag zum nächsten Thema Metal Gear schlagen könnten, was ja für Xbox kommt. Genau. Das machen wir dann. Wenn ich das einfach mal so hier reindrücken darf. Und wofür kommt es noch? Ja, Fantasy-Diskussion. Und für Coin-Op, also für Arcade. Für Coin-Op, genau. Also Kojima hat jede Menge neue Metal Gears wieder angekündigt, nachdem wir letztes Jahr endlich mit Metal Gear Solid 4 die alte Reihe abgeschlossen haben. Es wird, wie gesagt, kommen das neue Metal Gear Solid Rising für PC, PS3 und Xbox. Auch besonders nicht nur Xbox, sondern auch PC, was dann auch, glaube ich, ein richtiges Novum ist nach dem ganz uralten Metal Gear Solid, was damals mal umgesetzt wurde, dass es richtig auch für PC rauskommt. Es wird kommen Metal Gear Arcade, was quasi eine Arcade-Variante, eine Spielhallen-Variante von Metal Gear Online ist. Das Multiplayer-Ding mit irgendwelchen Aufsätzen, Brillen, Spezialsachen, damit du es in der Spielhalle nochmal spielen kannst. Es wird kommen, darüber haben wir gestern kurz geredet, Metal Gear Solid Peace Walker für die PSP, was auch eine richtige Fortsetzung sein soll und kein Spin-Off. Da kommt also das große Metal Gear Solid Mania quasi wieder. Und alles, der Kojima hat wohl sonst nichts anderes zu tun. Ja, der ist schon, ich finde das schön, wenn Leute so in ihrem Universum auch aufgehen, weil gerade ja oft Leute, wenn sie dann eben 10 Jahre lang was machen, irgendwann einfach keinen Bock mehr haben. Das kennt man ja hier, Shinji Mikami bei Resident Evil und ähnliches, ja, dann verlassen sie die Serie wird schlecht, dann kommen sie wieder und so geht es dann die ganze Zeit. Ich finde schön, dass der Typ seit, wann kam, 87, wann kam Metal Gear das erste raus? Fürs NES, Fürs NES kam 87 ungefähr. Ich meine, und war er meinte schon Kojima? Ja, es war schon das Kojima. War alles Kojima. Meinte er auch, heute meinte er ja, oh Gott, nein, bitte spielt die nicht, die waren fürchterlich und da hatte ich auch wenig mit zu tun. Der wollte schon damals, wollte der was ganz anderes schaffen, das, was er heute macht. So, es war nur damals einfach die falsche Zeit dafür. Und das finde ich schon schön, dass der so lange an dieser Sache hängt. Also, weil dann kann man sich auch sicher sein, vielleicht gefällt es mir nicht irgendwann mal, der übernächste Teil, aber zumindest ist er mit Herz gemacht. Ja, das finde ich eigentlich am wichtigsten bei so Spielen. Ich glaube dadurch, der hat ja quasi nach jedem Metal Gear, was in den letzten Jahren rausgekommen, immer wieder mal reiteriert, immer wieder mal gesagt, das ist das Letzte, wo ich jetzt dran sitze. Aber dann sagt er, nee, jetzt mache ich doch noch Teil 4, jetzt mache ich noch das. Ich habe den Eindruck, der bleibt eben so lange jetzt dran, weil es ist sein Baby. Ne? Es ist seine Serie. Ist wahrscheinlich schwerer, als er gedacht hat. Vor allem wird er von Konami mit Geld zugeschissen dafür, dass er einen neuen Teil rausbringt. Ja, mit schon, Geld und weiteren. Ich meine, der ist schon, der braucht sich keine Sorgen mehr machen, glaube ich. Der braucht sich keine Sorgen. Geld kannst du nie genug haben. Ich meine, warum hat Steven Spielberg sonst Indiana Jones 4 gemacht? Also wenn es einer nicht mehr braucht, dann er. Aber das zählt nicht. Die wollen es einfach machen. Vielleicht ist er ja wie Lukas, der will den Leuten nochmal eine reindrücken einfach. Nur weil das kann. Bevor ich sterbe, kriegt ihr noch das hier. Ein CGI-Indiana Und da ist Jaja Binks. Ja, das war eure Kindheit, das ist meine Streitaxt. Zack. Bam. Ich wette, bevor George Lucas stirbt, gibt es noch einen Jaja Binks Spin-Off als Serie oder ich sagte, wo er die Jedis rettet. Alle. Er wird sterben und die machen seinen letzten Willen dann auf quasi. Ne? Und dann, übrigens, ich habe hier noch eine Kassette, die ihr an alle Sender schicken müsst. Nichts muss retten. Star Wars. Stellt euch mal vor, Jaja Binks wird Jedi, stirbt und kommt wieder als unsterblicher blauer Geist. Ja, wie bei Robot-Chicken in der einen Folge. Ja, wo neben Darth Vader. Ja. Now we can spend all together, all time together. Also, apropos Metal Gear Solid. Und nochmal kurz, wir haben über Metal Gear Solid Rising wird nicht Solid Snake haben, wie man es von den alten Teilen kennt, sondern Raiden. Da wird Raiden, die Hauptrolle spielen, wo ich auch dachte, dass es Metal Gear Solid Raiden heißt, weil der Kojima einfach so undeutlich spricht in Englisch. Und, du meinst, er kann nicht gut Raiden? Er kann nicht gut. Verstehst du, Raiden? Fantastisch. Raiden? Er hat innerlich gelacht. Ich habe innerlich geweint. So wie Pepper. Aber Metal Gear Solid Raiden, und da haben viele Leute vorher spekuliert, dadurch, dass du Raiden natürlich als großen Schwertkämpfer dort hast, ob es vielleicht so eine Art auch Ninja Gaiden vielleicht verschnitt wird. Ne? Verschnitt? Ha. Okay. Ich glaube, wir brauchen gleich wieder eine Pause. Ja. Aber die haben nochmal zugesichert, dass es ein Stealth-Action-Titel wird. Also du wirst Raiden dort haben als Ninja, aber es wird sich wohl ähnlich spielen wie die alten Metal Gears. Also da darf man gespannt sein, im Speziellen jetzt eben auch für Xbox-Fans, die immer noch auf ihre 800 DVD-Fassung von Metal Gear Solid 4 warten, umsonst, die nicht kommen wird. Und der amerikanische Ex-US-Präsident Ronald Reagan hat ja auch gesagt, dass er große Befürworter ist. Der ist doch jetzt Twix und nicht mehr Raiden, oder? Wir können noch Stunden weitermachen. Ich blättere mal kurz in den Themenzetteln. Ja. Ich würd jetzt glatt mal vorschlagen, weil wir haben uns wieder ein wenig verquatscht. Wir haben kurze natürlich Pause. Ich würde ganz gerne sagen, wir haben noch einige Titel, die hier sind, aber ja. ich würde die gerne ein bisschen kürzer abhandeln, als jetzt ausführlich darüber reden, wie wir es über die alten gemacht haben, damit wir jetzt wirklich nicht bis heute Abend da sitzen. Okay, aber es kann sein, dass ein, zwei Titel kommen, man drüber reden es muss. Es kann sein, dass ein, zwei Titel drüber kommen, aber wir werden uns jetzt mal ein bisschen im Zaum halten, einfach damit das... Wollen wir hier ja so ein kurzes Päuschen noch machen? Dann einfach man könnte ja so einen kurzen Disclaimer einsprechen und sagen so, schade, dein iPod ist gleich leer, aber wir reden noch weiter. Genau. Ich kann mal kurz sagen, was wir vielleicht gleich jetzt noch alles haben, nur okay. als Teaser. Katamari Forever, Tekken 6, Just Cause 2, Bayonetta, Operation Flashpoint 2, The Conduit, Need for Speed Shift, Metal Gear Arcade, hatten wir gerade, Lost Planet 2 hatten wir auch schon, Gran Turismo 5, Star Wars Old Republic, ein MMORPG, Darksiders, Dirt, Castlevania, Lords of Shadow, da freut sich der, freuen sich eigentlich alle hier um mich herum, außer ich, Overlord 2 und Alien vs. Predator. Und nicht vergessen, Left 4 Dead 2. Predator. Left 4 Dead 2, natürlich, sehr da wird es auch noch gleich. Okay. Stimmt, da habe ich auch was. Okay, und jetzt Pause. Oh.